Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vinja. Charana sampanno sugato lokavidu anutaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo sandithiko akaliko ehipassiko opanayiko pacchattam veditambo vinyuhi ti supatipanno bhagavato savaka sango ujupatipanno bhagavato savaka sango nyayapatipanno bhagavato savaka sango samichipatipanno bhagavato savaka sango yadidang chattari purisa yugani attha purisa pugala ese bhagavato savaka sango ahunayyo Pahunayo, Dakhinayo, Anjali Karaniyo, Anuttarang Punyakhetang, Lokasa, Ti Evang Buddhang Sarantanang Dhammang Sangang Chabikavu, Bhayam Va Chambitattam Va Lomahamso, Nahesatiti. So, gestern haben wir erklärt, dass einer, der also edler ist oder edler sein möchte, meditiert so, dass er versteht sehr klar, obwohl es nicht dort gesagt wurde, dass diese Gefühle, Empfindungen, wir haben erklärt, was Vedana eigentlich bedeutet, ist Anfang von dem Objekt. Entweder von einem von den sechs Sinnen empfängt das Objekt, in dem der Geist Aufmerksamkeit übt und empfängt das Objekt als angenehm, unangenehm oder manapa, amanapa oder neutral, nicht angenehm und nicht unangenehm. Er ist bewusst, indem es Empfang von dem Objekt ist durch Berührung bedingt. Wir haben erklärt, Berührung ist Zusammenkommen von Sinne, Objekt und Bewusstsein. Bewusstsein kann nur im weltlichen Sinne, Bewusstsein kann nur entstehen, wenn dort ein Kontakt oder Berührung ist zwischen Sinne und Objekt. Wenn keine Berührung von Sinne und Objekt, dann wie kommt unterscheidende weltliche Bewusstsein zustande? Kein Bewusstsein kann zustande kommen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und einer, der edler ist oder der edler sein möchte, er sieht das sehr klar, dieses angenehmes Gefühl, unangenehmes Gefühl, neutrales Gefühl ist durch Berührung, durch Kommen zusammen mit dem Objekt verbunden. Wenn nicht dieses Zusammenkommen da ist, dann keine Frage von angenehm, unangenehm oder neutral. Er sieht es klar und indem er es klar sieht, er versteht, dass dieses Gefühl, Empfang von dem Objekt ist eigentlich etwas, was zusammengesetzt ist. Was zusammengesetzt ist, ist vergänglich. Was vergänglich ist, Leiden. Was Leiden ist, ist grob. Und deswegen, er lernt, er ist ein Arya oder ein auf dem Wege, Arya zu sein, indem er dann übt Upekkha. Und wir haben erklärt, es gibt zwei Sorten von Upekkha. Die Upekkha im Sinne von neutralem Gefühl und Upekkha im Sinne von Sankara Upekkha. Und Sankara Upekkha ist hier gemeint. Samskara oder Sankara bedeutet nichts anderes als zusammenmachen. Und wer macht zusammen? Wille, Karma macht zusammen. Deswegen versteht er, dass was bedingt ist, in der Tat ist grob. Und er übt gegenüber diese dem, was bedingt ist und was durch Gefühl empfangen wird, er übt dann Upekkha im Sinne von Unparteilichkeit. Was heißt Unparteilichkeit? Er lässt sich nicht in diese samsarische Komplex von Anhaften an das Angenehme wegstoßen, das Unangenehme und Verblendung gegenüber oder Langeweile gegenüber das, was nicht angenehm und nicht unangenehm ist. Das heißt, er ist, indem er nicht Arahat ist oder Buddha ist, er ist doch in Gefühl gefasst. Das, was uns in Samsara, die Fesseln von Samsara ist, Fesseln von Anhaftung an Gefühl, das muss sehr klar gesehen werden. So wird es in der buddhistischen Lehre erklärt. Aber einer, der edler ist oder der auf dem Wege edler zu sein ist, er sieht, dass diese Anhaftung an Gefühle ist ein Ausdruck von Nichtwissen. Einer, der nicht edler ist oder nicht auf dem Wege edler zu sein, er sieht das eben nicht. Und er identifiziert sich dann mit den Gefühlen. Das ist mein Gefühl, das gehört mir, das bin ich. Ich bin in dem Gefühl, Gefühl gehört mir. Und so, wir haben gesagt, wie in den schönen Worten von Dhammapada, er ist so gefasst, Makatako Eva, so wie der Spinne, Sayam Katam Jalam Eva, in dem Netz, das er sich selbst gewoben hat, durch Ignoranz, durch Nichtwissen. Unterschied dann zwischen einem, der auf den richtigen Weg ist, ein Edler zu sein, oder einem, der Edler ist, in dem Sinne, dass er unmittelbar die höchste Realität schon erfahren hat. Er sieht dann diese Anhaftung an Gefühl als Ausdruck von Nichtwissen. Und wir haben schon gesagt, in der buddhistischen Lehre, das muss sehr klar verstanden werden, von Anhaftung an Gefühl kommt Karma und von Karma kommt Existenz. Das muss sehr, sehr klar verstanden werden. Und jetzt, wie kommt Karma? und Anhaftung an Gefühle. Anhaftung an Gefühle, wir haben alle, indem wir noch nicht Arahat sind und indem wir nicht Buddha sind. Aber nicht alle von uns sehen das klar. Jetzt, was ist ein Zustand von einem Arahat oder einem Buddha? Dieser Zustand heißt Chal Anga Upekha. Chal heißt sechs, Anga heißt Ursache und Upekha heißt Gleichmut oder Gleichmäßigkeit des Geistes. Das heißt, einer, der Arahat ist oder einer, der Buddha ist auch ein Arahat, aber ein großer Arahat, der Maßen von allen anderen Arahaten überschreitet. Und ein Arahat, welche Chalanga Upekha hat er in Bezug an die sechs Sinnen? Sein Geist ist immer in Sankara Upekha, in perfekte Asankara Upekha. Er freut sich nicht an dem Angenehmen, obwohl er erfährt es viel, viel deutlicher als andere Menschen, indem seine Sinnen sind sehr klar. Die Wesen, die nicht Arahat sind, die nicht Buddha sind, deren Sinnen sind nicht so klar. Warum? Wegen Grobheit. Und was heißt Grobheit? Anhaftung an Gefühle. Wegen Anhaftung an Gefühle, Anhaftung an Geist. Und wegen Anhaftung an Geist, Anhaftung an das, was der Geist wahrnimmt. Und so, die Wesen leben im Zustand von Leiden. Jemand, das es sieht, ist ein Adler oder ist auf dem Wege, Adler zu sein. Jemand, das es nicht sieht, dann nach der buddhistischen Lehre, er kann nicht die wahre Erlösung von Leiden erreichen, auch wenn er sich sehr Mühe gibt. Dann Chal Anga Upekha heißt, dass in Bezug auf die sechs Sinnen, die die Ursachen ist für unsere Unterscheidung, für unsere Gefühle, Empfang von dem Objekt, verantwortlich sind, gegen diesen sechs Sinnen und natürlich dann Objekten von den Sinnen und Bewusstsein, das mit Kontakt von Sinne und Objekt zustande kommt. Zu diesen sechs Ursachen, sechs Sinnen, er hat vollkommene Gleichmut. Er erfreut sich nicht an angenehmen Gefühlen. Er schiebt nicht weg die unangenehmen Gefühle und er wird nie verblendet im Sinne, dass er sich langweilt oder sein Geist ist zerstreut oder hat Mattheit und Trägheit in Bezug auf Neutrale. Das ist ein Zustand, das man sehr, sehr klar verstehen muss. Das ist ein Zustand von einem Erwachten. Solange wir nicht erwacht sind, wir werden immer an Gefühle gebunden. Und diese Gefühle sind immer, diese Bündnis an Gefühle ist immer verbunden mit Erzeugnis von Karma. Jetzt, nach der buddhistischen Psychologie, Gefühle kommen von die Anhaftung an Gefühle erzeugt Karma durch Nichtwissen. Und Nichtwissen erzeugt zwei Sorten. Es gibt zwei Sorten von Nichtwissen. Und deswegen auch gibt es zwei Sorten von Karma. Entweder sogenannte Vipaka, Avijja, was bedeutet Nichtwissen verbunden mit Vergangenheit, mit vergangenen Taten, mit vergangenen Energien. Diese Nichtwissen verbunden mit Vergangenheit, mit vergangenen Energien, erzeugt dann unheilsame Karma. Immer daran denken, die Anhaftung an Gefühle ist nicht an Anhaftung an Objekte von jetzigen Erfahrungen, von den Sinnen, ist Anhaftung an vergangene Gefühle. Gestern habe ich schon erwähnt, diese Sakkapanyasutta in den großen Gesprächen von Buddha, wo wird direkt gesagt, der Buddha direkt sagt, dass diese Tanha, Durst, Begierde kommt nicht mit Kontakt mit jetzigen Objekten, es kommt mit Kontakt mit vergangenen Objekten. Und durch Kontakt mit vergangenen Objekten, das mit Begierde verbunden ist oder mit Hass, Ablehnung, mit Ärger verbunden ist, mit Angst, mit Sorgen verbunden ist, das sind alles nur Aspekte von Ablehnen, von Widerstand und mit Verblendung verbunden, dann kommen zustande neue Karma. Und das wiederholt sich immer auf Grundlage von Anhaftung an Gefühle. Solange Anhaftung an Gefühle da ist, wird sich immer neue Karma zeigen. Und es wird unheilsam, wenn es direkt mit vergangenen Begierden, vergangenen Hass und vergangene Verblendung verbunden ist. Und wenn wir heilsame Karma üben, dann heißt es Tattva Avijja. Tattva heißt eigentlich Wahrheit. Indem wir über die wahre Natur der Dinge ignorant sind oder wir haben nicht die wahre Natur der Dinge durchgedrängt. Wir wollen immer etwas produzieren, etwas machen, aber mit dem Verständnis, dass da gibt es jemand, der macht, ein Macher. Solange dieses Verständnis da ist, obwohl positiv Karma erzeugt wird, es wird Karma, die zu besseren Zuständen von Existenz führt, aber nicht zu Befreiung. Und das ist dann Avijja verbunden mit Nichtwissen von dem wahren Zustand der Dinge. Wahre Zustand der Dinge in der Welt ist dann bedingte Entstehung. In bedingter Entstehung niemand macht etwas. Es gibt Denken, aber kein Denker. Es gibt Taten, aber kein Täter. Es gibt Empfindung, aber kein Empfinder. in dieser Realität, obwohl wir es meistens nicht sehen, die meisten von uns haben nicht mal eine Ahnung davon. Das ist die wahre Realität, in der wir leben. Und in dieser Realität gibt es keinen wahren Macher. Und solange wir haben eine Vorstellung von Ich und von etwas, was dem Ich gehört, obwohl wir positive Karma produzieren, es wird nicht dieses Anhaftung an Gefühle überwinden können. Und wegen Anhaftung an Gefühle, die Wesen haben sich diese Spinnennetz geworfen, in dem sie gefasst sind. Das ist, was eigentlich diese Sutta erklären möchte. Jetzt, in Verständnis von den Gefühlen, diese Sankara Upeka, dann spielt die kritische Rolle. Und deswegen sollen wir das etwas ausführlicher erklären, damit wir darüber Klarheit bekommen. Und es wird besonders nützlich, indem wir richtig meditieren und richtig Satipatthana üben. In diesem Zusammenhang kann man Salayatana Sutta erwähnen. Salayatana Sutta erklärt, wie man durch Verständnis von Empfindungen zu Nirvana kommt. Und Inhalt ist in der Tat erklärt das Gleiche, was unsere Sutra erklärt, nur mehr detailliert und mehr verbunden mit praktischen Erfahrungen. Nach der Salayatana Sutta, Salayatana Vibhanga Sutta, also Analyse von den sechs Sphären von inneren Sphären, jetzt einer, der den richtigen Weg versteht, wird einer, der von der Welt enttäuscht ist. Er identifiziert sich nicht mehr mit der Welt. Warum? Weil er von sich selbst enttäuscht ist. Er hat verstanden, dass solange er an sich selbst hängt, er wird immer weiter Leiden erfahren. Dhammapada, sehr berühmte Vers von Dhammapada, sagt: Anya Nibbana Gamini Anya Labhu Upanisa Etat Yatha Bhutam Nyatva Savako Hoti Buddhasa. Es gibt einen anderen Weg zu Nirvana, zur Verwirklichung von Nirvana. Es gibt einen anderen Weg für persönliche persönliche Ergreifen, was meinst du? Personal gain, how to say? Wachstum, Fortschritt. Persönliches Wachstum. Gewinn. Persönlicher Gewinn. Gewinn. Etwas Ähnliches. Wichtig ist, dass wir verstehen, es gibt einen anderen Weg zu Nirvana und einen anderen Weg für persönliche Gewinn. Macht das Sinn? Na prima. Ja, dann verstehen wir uns gut. Äh, Wenn man es, wie es wirklich ist, verstanden hat, wird man ein Schüler von Buddha, wird gesagt. Das heißt, solange man für sich selbst an angenehme Gefühle denkt, wird er auch dann sehr, sehr zornig sein und wird er sehr verblendet sein. Aber wenn er dann sieht, dass diese Anhaftung an Gefühle, Anhaftung an sich und Anhaftung in jeder Form eigentlich Leiden ist, dann ist er von sich selbst enttäuscht und ist er enttäuscht von der Welt. Deswegen einer, der die Lehre von Buddha versteht, der Anfang ist immer schwer, wenn man die Lehre von Buddha versteht, dann wird man enttäuscht und hat man sozusagen eine, gestern haben wir darüber gesprochen, Vedana Anupassana ist verstehen, die drei Sorten von Gefühlen, angenehm, unangenehm und neutral, im Sinne von Sa-Amisa und Nir-Amisa. Sa-Amisa heißt mit Anhaftung, Nir-Amisa heißt ohne Anhaftung. Und ohne Anhaftung bedeutet dann mit Nekama, mit Loslassen verbunden. Das ist, was unser Text erklärt, mit Gleichmut. Weil er versteht, diese Gefühle sind grob mit Ich verbunden, zusammengesetzt. Er betrachtet sie als grob und er übt gegenüber diesen Gefühlen, der drei Sorten von Gefühlen, er übt Gleichmut, Unparteilichkeit. Dann sieht er, dass er gefasst ist. Dann ist er enttäuscht. Und ist er enttäuscht, ist dann Nekama, ist loslassen, aber loslassen von unangenehmen Gefühlen. Er fühlt sich, er ist enttäuscht, er fühlt sich nicht wohl, er sieht die Welt in schwarze Farbe, indem man sich sieht in schwarze Farbe, sieht man auch die Welt in schwarze Farbe. So ein Asket, der beginnt seinen langen Weg zu Nirvana oder noch besser zu dem Zustand von einem Buddha, ein Bodhisattva. Am Anfang ist enttäuscht, weil wenn man ein bisschen Weisheit hat, man sieht sich selbst als etwas, was nicht in Ordnung ist. Wenn man sich selbst sieht als was nicht in Ordnung ist, man sieht auch die Welt als etwas, was nicht in Ordnung ist. Und man wird, indem man noch nicht erleuchtet ist, wenn man sehr kritisch ist gegenüber sich selbst, wird man wohl auch sehr kritisch sein gegenüber die Welt. Ist das so? Sieht man so oft, besonders bei den neuen Mönchen, die gleich versuchen, die Lehre von Buddha zu verstehen. Sie dann verstehen auch, wie schlecht sie sind eigentlich. Und wenn man denkt, wie schlecht bin ich, dann bestimmt wird man auch denken, wie schlecht ist die Welt. Dann, was ist die Lösung? Wie kommt man raus? Man übt dann Nekama-Gefühl, das heißt mit Loslassen, das angenehm ist. Und wie wird man Nekama-Gefühl, angenehmes Gefühl mit Loslassen üben? Man übt, was sie jetzt üben. Shamatha. Wenn sie in Shamatha erfolgreich sind, sind sie so wie im Himmel. Aber Voraussetzung ist, man lässt los. Deswegen die Übung von Shamatha so wichtig ist. Wenn man nicht loslässt, kommt man nicht in Samadhi. Immer daran denken, dass alle Zustände von Samadhi sind mit Upekkha verbunden. Nicht Gefühl Upekkha, Sankhara Upekkha. Dann erübt diese Wohlbefinden, angenehme Gefühl, das mit tiefer Konzentration verbunden ist. Und er lässt sich von diesen negative Einstellung. Aber gestern habe ich schon erwähnt, wie Patisambhida Magga erklärt, in Versenkung einzugehen, ist nur Anfang von Training in Shamatha. Nächster Schritt ist, vollkommen diese Erfahrung loslassen und Gleichmut gegen diese Erfahrung üben. Das ist dann buddhistische Versenkung. Sonst ist nicht buddhistische Versenkung. Und wenn man das machen kann, dann kommt man zur Meisterschaft in Shamatha, das heißt Gleichmäßigkeit von den mentalen Faktoren und ein Ekarasa, ein Geschmack, Geschmack von Befreiung. Geist ist vollkommen geläutert, wenn er im Zustand von Samadhi bleibt. Dann, wenn man geübt hat, angenehmes Gefühl mit Loslassen, dann übt man Gleichmut mit Loslassen. Es gibt, wir haben schon gesagt, es gibt 18 Manopavichara, wir haben darüber gesprochen. Drei Gefühle, sechs Sinnen, 18. Und die werden 36, wenn man sie als mit loslassen oder nicht mit loslassen geteilt. Dann insgesamt muss man 36 Gefühle richtig verstehen, damit man den buddhistischen Weg richtig einschlagen kann. Mit Verständnis, was eigentlich der Ziel ist und was zu erreichen ist. Dann übt er Gleichmut mit Loslassen. Gleichmut ist mit Loslassen ist viel höher als angenehmes Gefühl mit Loslassen. Gleichmut, dann, wie wir schon erklärt haben, in vierte Jhana, wenn wir vierte Jhana erreicht haben, dann sind wir mit neutralem Gefühl verbunden, das eigentlich viel angenehmer ist als das angenehme Gefühl in den niedrigen Jhanas, aber trotzdem wird es genannt neutrales Gefühl. Das Neutrale für jenigen, der Verstand hat, der die Lehre versteht, ist viel angenehmer als angenehme Gefühl. Dann übt er nach der Salayatana Vibhanga übt er Gleichmut in Bezug auf viele Objekte, das heißt in Bezug auf Formen, Formen gibt es viele, viele. Hier feine Formen sind genannt, die man in Samadhi betrachtet. Und dann formlose, ohne Faltigkeit von Formen. Das sind die höchsten Stufen von Konzentration. Und dann kommt Atamayata. Atamayata heißt, in dem durch Shamatha und Vipassana die Weisheit zur Reife gekommen ist, man wird von allen Gefühlen satt. Wenn man von allen Gefühlen satt ist, der Geist dann wendet sich zu der höchsten Realität. Atamayata heißt einfach satt sein von allen Gefühlen. Und das ist die Voraussetzung für unmittelbare Erfahrung von der höchsten Realität, von Nirvana. Wenn man nicht diese Erfahrung gemacht hat, wird man nie unmittelbare Erfahrung von höchster Realität erleben können. So, dann, wenn man die höchste Realität unmittelbar erfahren hat, was passiert dann? Man ist noch immer an Gefühle gebunden, indem man noch nicht Arahat ist, aber man sieht die Gefühle und das, diese Gebundenheit an Gefühle wie ein Traum. Und die Welt auch dann erscheint wie ein Traum. Und das ist ein Zustand von dem Adligen. Obwohl er noch gefasst ist, er ist noch nicht Arahat. Wenn er Bodhisattva wegübt, er ist noch nicht Buddha. Aber indem er sieht die Welt als und sich selbst als etwas nicht real durch direkte Erfahrung von Soheit oder Leerheit. Er seine Bündnis an Gefühle hat sich gemindert und er hat viel größere Freiheit in Arbeit mit den Gefühlen und mit den Gedanken. Er weiß, dass er denkt, aber kein wahrer Denker da ist. Er weiß, dass er empfindet, aber kein wahrer Empfinder da ist. Dann, wenn er auch negative Karma macht, diese Karma wird dann durch seine Weisheit, wird dann nie zu schlechten Zuständen von Existenz führen können. Solange man an Empfinder, Denker, Täter gebunden ist, dann diese Karma kann noch zu sehr bedeutsamen negativen Tätigkeiten führen. Wenn aber man sieht, die Nicht-Realität von diesen, dann die negative Karma kann nicht mehr die Stärke haben, zu wirklich leidvollen Zuständen von Existenz zu kommen. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Wenn wir das verstehen, und wir werden darüber noch weiter sprechen, dann können wir verstehen, was folgt. Heute machen wir zu Ende mindestens. Das unterste ist das. Unterste. Das ist besser, ja. Also, nämlich Gleichmut. Der entstandene, angenehme Zustand, das heißt, wir haben schon erklärt, angenehme Zustand ist Empfang von dem Objekt mit angenehmem Gefühl. Der entstandene, unangenehme Zustand und der entstandene, sowohl angenehme als auch unangenehme Zustand, herren in ihm auf. Und Gleichmut ist in ihm gegenwärtig. Was für Gleichmut? Hier, was gemeint ist, nach dem Kommentar, ist Vipassana-Gleichmut. Das heißt, er hat sehr klar verstanden, dass diese Vedana-Gefühl ist nur Empfang von dem Objekt. Es ist, gehört nicht ihm, das bin ich nicht. Ich bin nicht im Gefühl, ich bin nicht von dem Gefühl. So betrachtet er es mit Gleichmut. Die Voraussetzung dafür natürlich ist, dass er Kaya Anupassana geübt hat. Wenn er nicht Kaya Anupassana geübt hat, dann wird er nicht imstande sein, diese Gleichmut gegenüber Gefühl zu führen. Und Kaya Anupassana ist erklärt in Satipatthana Sutta auf Grundlage von Anapanasati. Dann er versteht die vier Körperstellungen, dass sie einfach sind zusammengesetzt. Dieser Körper hält sich durch Windelement. Windelement unterstützt den Körper. Dann er in den diesen vier Körperstellungen, er dann übt Wissensklarheit, indem er weiß mit voller Klarheit, was für ihn nützlich ist, was für ihn nicht nützlich ist, was für, wenn er bewegt seinen Körper, ob es günstig ist oder nicht günstig ist, ob er konzentriert ist, das heißt, er ist völlig dabei mit dem Geist, oder nicht konzentriert ist, dann er ist nicht verblendet, dass das alles ist, eigentlich nur ein Prozess, in dem es kein Ich sein kann. Wenn er so betrachtet, kommt er zur Klarheit. Wenn er noch weiter an diese Körper anhaftet, dann übt er sich in, und das ist sehr wichtige Meditation, über Meditation über Körperteile, dann über Elemente, diese Körper, Empfindung von dem Körper ist nichts anderes als Empfindung von den Elementen. Und wenn es noch nicht genug ist, dann übt er sich über die Leichen und vergleicht sich mit den Leichen, damit er versteht, dass diese Körper, obwohl es sehr nützlich ist und kann für uns viel, viel gute Sachen verursachen, man darf nicht daran anhaften. Dann mit diesem Verständnis dann, er versteht, dass Die Sinnen sind auch nur eigentlich, die fünf Sinnen sind nur Sensitivität in der Auge und so weiter. Und das sind auch nur Elemente. Hm? Dann allmählich versteht er auch, dass die Körperlichkeit so vergänglich ist, dass die Empfindungen auch so vergänglich sind. Und dann übt er Gleichmut gegenüber den Gefühlen. Und dann sein Vipassana, indem er die Objekte der Erfahrung werden von ihm Objekte von Weisheit. Er hat die fünf Aggregate verstanden, indem man kein Ich finden kann. Er versteht die 12 Sphären von Wahrnehmung, die 18 Elemente von Wahrnehmung. Er versteht 22 Fähigkeiten. In allen diesen Sachen findet man kein Ich. Und das ist unsere wahre Erfahrung von der Welt. Wenn man diese Erfahrung gemacht hat, sieht man die Vergänglichkeit von allen diesen Sachen, die entstehen und durch Ursachen und Bedingungen und vergehen in dem gleichen Moment. Und dann wird er allmählich loslassen und Gleichmut üben. Und das ist, was hier mit Gleichmut eigentlich gemeint ist. Gleichmut von Vipassana. Von Vipassana Verständnis, dass in allem, was wir durch Empfang, durch Gefühle empfinden, findet man keinen Ich. Indem man keinen Ich findet, findet man auch nichts, was einem Ich gehört. Und so dann, Gleichmut ist in ihm gegenwärtig. Und jetzt der Buddha ist besonders bekannt, wodurch in Indien der Yogi heißt auch Kavi. Kavi heißt eigentlich ein Dichter. Der Buddha ist auch ein Dichter. Er immer benutzt für die Sachen, die so schwer zu erklären sich erklären lassen. Er benutzt dann passende Beispiele, damit wir verstehen das, was normalerweise nicht klar verstanden werden kann. Und diese Sutta ist voll von guten Beispielen, die zeigen die literarische Qualität von Buddha. Und so wie ein Mann mit guter Sehkraft seine geöffneten Augen schließen könnte oder seine geschlossenen Augen öffnen, so hören in jeglicher Hinsicht der entstandene angenehme Zustand, der entstandene unangenehme Zustand und der entstandene sowohl angenehme als auch unangenehme Zustand in ihm auf. Genauso geschwind, genauso schnell, genauso leicht und Gleichmut ist in ihm gegenwärtig. Was heißt diese Gleichmut? Gleichmut heißt diese Nekama, loslassen. Er weist angenehmes Gefühl mit Anhaften, er unterscheidet sehr klar und angenehmes Gefühl mit Loslassen. Er weiß sehr klar, das ist unangenehmes Gefühl mit Anhaften, das ist unangenehmes Gefühl mit Loslassen. Er weiß sehr klar, das ist neutrales Gefühl mit Anhaften, das ist neutrales Gefühl mit Loslassen. Und wenn er das weiß sehr klar, er ist auf dem, wenn er nicht noch edler ist, er ist auf dem Wege, edler zu sein. nach dem Kommentar zu Satipatthana Sutta, in der Teil, das Wissensklarheit-Übung erklärt, wird gesagt, dass ein guter Meditator, wenn ein angenehmes Gefühl kommt, der getrübt ist durch Anhaftung oder unangenehmes Gefühl oder neutrales Gefühl, er lässt es nur in zwei oder drei, maximum vier Geistesprozessen laufen und dann gleich wendet sich er weg davon. Wenn er so machen kann, er wird bestimmt nicht lange warten müssen, bis er ein Arhat wird. Dies nennt man in der Lehre des Adlern die höchste Entfaltung der Sinne in Bezug auf Formen, die mit dem Auge erkennbar sind. Und hier machen wir Schluss heute, indem wir so viele Fragen haben. Und morgen geht es weiter.